الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد alles Lob gebührt Allah dem Herrn der Welten, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit sind auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, die beste Rechtleitung, die besten Worte sind die Worte Allahs. Und die beste Rechtleitung ist die Rechtleitung vom Propheten und Gesandten Allahs Muhammad, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit auf ihn. Und die übelsten aller Dinge sind die Neuerungen in der Religion. Und jede Neuerung ist ein Irrtum und eine Erfindung. Und jeder Irrtum führt letztendlich in die Hölle. Möge Allah uns und euch davor bewahren. Liebe Geschwister, ich ermahne mich und euch immer wieder und erinnere mich und euch immer wieder daran, dass wir uns vor Allah subhanahu wa ta'ala vorsehen. Dass wir Allah subhanahu wa ta'ala in unseren Aussagen, in unseren Taten fürchten. Und immer seiner gedenken. Und dass wir seinen Zorn nicht erregen. Allah sagte subhanahu wa ta'ala sinngemäß übersetzt: O, die ihr glaubt, fürchtet Allah und sprecht Worte, die euch festigen. Dann wird er dafür sorgen, dass eure Taten rechtschaffen sind. Und er wird eure Sünden vergeben. Denn derjenige, der Allah und seinem Gesandten gehorcht, hat fürwahr einen großartigen Sieg errungen. Liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala berichtet uns, und ich lese direkt die deutsche Übersetzung vor, in den ersten paar Versen der Sura Luqman. Alif, Lam, Mim, dies sind die Zeichen des weisen Buches, eine Rechtleitung und Barmherzigkeit für die Gutestuenden, die das Gebet verrichten und die Abgabe entrichten, und sie, die sie vom Jenseits überzeugt sind. Jene verfahren nach einer Rechtleitung von ihrem Herrn, und das sind diejenigen, denen es wohl ergeht. Unter den Menschen gibt es manchen, der ablenkende Unterhaltung erkauft, um die Menschen von Allahs Weg ohne Wissen in die Irre zu führen und sich über ihn lustig zu machen. Für solche wird es schmachvolle Strafe geben. Und wenn ihm unsere Zeichen verlesen werden, kehrt er sich hochmütig ab, als ob er sie nicht gehört hätte, als ob in seinen Ohren Schwerhörigkeit wäre, so verkünde ihm schmerzhafte Strafe. In diesen ersten Versen von Surat Luqman erläutert uns der allmächtige Herr, dass es zwei Gruppen von Menschen gibt. Die einen sind diejenigen, die, wenn sie die Worte Allahs im Koran hören, hören sie ihnen auf eine Art und Weise zu, sodass sie daraus Nutzen schöpfen und davon profitieren, indem das, was sie hören, in ihre Herzen gelangt und sie das umsetzen, was sie hören. Ähnlich so wie Ali radiallahu ta'ala anhu in einer Überlieferung uns mitgeteilt hat bei Imam al-Tirmidhi in seinem Überlieferungswerk. Er sagte: Ich war jemand, der, wenn er etwas vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam gehört hat, hat mir Allah subhanahu wa ta'ala dadurch einen Nutzen gegeben, den nur er subhanahu wa ta'ala selbst kennt. Das heißt, unglaublich hat er mir davon, dass er mich durch diese Worte des Propheten sallallahu alaihi wasallam profitieren lassen, Nutzen rausschöpfen lassen. Und danach erwähnte Ali radiallahu ta'ala anhu einen Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, der wertvoller ist als das gesamte Diesseits und was es darin gibt. Aber die Frage ist natürlich, wer setzt das um, was er hört vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam? Unter den Menschen gibt es manche, so heißt es in den Ayat, über die zweite Gruppe, diejenigen Menschen, die eben nicht profitieren von den Worten Allahs, sondern sie hören sie, aber genau im Gegenteil, sie profitieren nicht davon, sondern sie sind ein Argument sogar gegen sie. Unter den Menschen gibt es manchen, der ablenkende Unterhaltung erkauft, um die Menschen von Allahs Weg ohne Wissen in die Irre zu führen. Er erkauft sich ablenkende Unterhaltung. Ablenkende Unterhaltung, liebe Geschwister, ist jede Unterhaltung und jedes Gespräch und jeder Wortwechsel, der in dem kein Nutzen für dich steckt, der dich ablenkt von Allah und von der Belohnung des Jenseits, der dich ablenkt vom Gedenken Allahs, der dich ablenkt davon, etwas zu tun, wodurch du von Allah subhanahu wa ta'ala belohnt wirst. Und diese ablenkende Unterhaltung ist eine allgemeine Aussage, oder diese Aussage Allahs ist eine allgemeine Aussage, darunter fällt vieles. Darunter fallen natürlich alle verbotenen Gespräche. Darunter fallen auch diejenigen Gespräche, die nicht nütz sind. Unvernünftiges Zeug zu schwätzen, gehört ebenfalls dazu. Dazu gehört es, Worte zu sprechen, die Allah subhanahu wa ta'ala missfällt. Dazu gehört es, unnötige Diskussionen zu führen. Dazu gehört es, zu lügen. Dazu gehört es, Verleumdung auszuüben oder andere zu beleidigen. Oder ebenfalls der Gesang, wie er über Ibn Mas'ud und Abdullah ibn Umar ibn Abbas überliefert worden ist, möge Allah ihm zufrieden sein, und allen anderen Dingen, die dir weder etwas nutzen im Diesseits, noch etwas nutzen im Jenseits. Allah erwähnte, dass die Person ist wie eine Person, die sich die ablenkenden Gespräche erkauft. Warum erkauft? In Wirklichkeit ist damit gemeint, er wählt. Das heißt, er bevorzugt, er wählt diese ablenkenden Gespräche vor, er bevorzugt sie vor was? Gegenüber den Worten Allahs und dem Gedenken Allahs. Er sucht darin die Rechtleitung, statt dass er sie bei den Worten Allahs sucht. Und diese Person erkauft sich diese Sache, weil sie sich diese Sache hingibt, wie ein Käufer, der unbedingt etwas erkaufen möchte. Um von Allahs Weg, das heißt von der Religion Allahs abzulenken oder die Leute von der Religion Allahs abzubringen, ohne Wissen. Er bringt die anderen Leute vom rechten Weg ab. Das bedeutet das automatisch, dass er selbst vom rechten Weg abgeirrt sein muss. Denn du wirst andere Menschen nicht vom Weg abbringen, bis du nicht selbst vom rechten Weg abgeschweift bist. Und sich über ihn lustig machen, gemeint über den Koran und über die Zeichen Allahs subhanahu wa ta'ala. Denn es geht in diesen Ayat, liebe Geschwister, darum, dass eine Person zum Beispiel durch Allahs Worte ermahnt wird. Man sagt ihr, das ist verboten. Allah sagt im Koran al-Karim, das ist haram. Oder der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte in dem Hadith, das ist verboten, das darfst du nicht machen. Und dadurch erzeugt es in dieser Person eine Art Überheblichkeit in seinem Herzen. Er wendet sich dann ab von der Person, die ihn ermahnt hat, und noch bevor er sich abwendet, macht er sich sogar über diese Person lustig. Wie macht er sich über die Person lustig? Indem er zum Beispiel sagt, der übertreibt. Es gibt andere, die haben das erlaubt. Der ist viel zu streng. Andere sind nicht so streng. Ich habe das aber anders gelernt. Ich habe aber andere Leute, und so weiter und so fort. Das heißt, er macht sich lustig über entweder die Verse Allahs subhanahu wa ta'ala, direkt oder indirekt, oder direkt. Möge Allah uns davor bewahren. Auch das Indirekte ist problematisch. Es gibt eine Überlieferung über den Propheten sallallahu alaihi wasallam in At-Tirmidhi, auch wenn diese Überlieferung eine Schwachstelle hat, aber es geht um das Prinzip, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Salman radiallahu anhu, dem Perser, sagte: O Salman, verabscheue mich nicht. Daraufhin sagt der Prophet Salman: Wie sollte ich dich verabscheuen? Verabscheuen, O Gesandter Allahs. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemäß dieser Überlieferung: Indem du die Araber verabscheust, denn dadurch verabscheust du mich automatisch. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist selbst einer der Araber gewesen, alaihi salatu wassalam. Liebe Geschwister, wer sich abwendet von den Zeichen Allahs und sich auch noch darüber lustig macht, über diese Zeichen oder über denjenigen, der ihm diese Zeichen verlesen hat, das ist eine überhebliche Person. Und diese überhebliche Person entlohnt Allah subhanahu wa ta'ala mit einer Bestrafung, die seiner Person würdig ist. Das heißt, jemand, der überheblich ist, bekommt eine Strafe, die ihn erniedrigt. Und so heißt es, adabun muhin, schmachvolle Strafe, das heißt eine Strafe, die ihn erniedrigt. Und in der anderen Aya sagt Allah, und wenn ihm unsere Zeichen verlesen werden, kehrt er sich hochmütig ab, als ob er sie nicht hören würde, als ob in seinen Ohren Schwerhörigkeit wäre. Diese Person erhält schmerzhafte Strafe. Warum erhält sie schmerzhafte Strafe, liebe Geschwister? Weil, als man ihr gesagt hat, ach, Allah hat das verboten, mach das nicht, Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das verboten und er weiß am besten, was für dich gut ist und was für dich schlecht ist in diesem Leben oder im nächsten Leben. Dann hat ihn diese Ayah, verletzt, hat ihm diese Ayah wehgetan, weil sie entgegen dem ist, woran er sich gewohnt hat. Denn diese Ayah passt nicht in sein Konzept, diese Ayah passt nicht in seinen Lebensstil hinein und deswegen gefällt sie ihm nicht. Und sie schmerzt ihm und dementsprechend bekommt er auch von Allah subhanahu wa ta'ala eine schmerzhafte Strafe. Nur sie ist anders als die, die er selbst empfunden hat. Und das sind alles Beispiele, die wir nennen, die alle passen in diese allgemeine Ayah. Allah subhanahu wa ta'ala hat, genauso wie er die Ursachen der Irreleitung dargestellt hat in diesen Ayat, hat er genauso auch die Ursachen dargestellt, wodurch wir Rechtleitung erlangen können. Und eine der deutlichsten Arten, um Rechtleitung zu erlangen, ist, dass du zu den Gutestuenden gehörst. Dass du ein Muhsin bist auf Arabisch. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte nämlich klar in Deutsch in der Ayat, dies sind die Worte, dies ist das Buch, dies sind die Verse eines weisen Buches, eine Rechtleitung und Barmherzigkeit für die Gutestuenden. Eine Rechtleitung und eine Barmherzigkeit nicht für jedermann, sondern für die Gutestuenden. Und das Gute tun, liebe Geschwister, hat er selbst, subhanahu wa ta'ala, verdeutlicht. Das Gute tun ist nicht so, wie du es denkst, sondern das Gute tun ist in erster Linie, dass du Gutes tust deinem Schöpfer gegenüber. Deswegen heißt es genau in der nächsten Ayah, الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, das heißt diejenigen, die das Gebet verrichten. Wer das Gebet nicht verrichtet, gehört niemals zu den Gutestuenden bei Allah subhanahu wa ta'ala. Vielleicht bei den Menschen, aber nicht bei unserem Herrn. Der das Gebet verrichtet und die Zakat entrichtet und diejenigen, die vom Jenseits fest überzeugt sind. Schaut euch einmal an, wenn wir den Koran lesen, sollten wir auch verstehen und auch verinnerlichen die Weisheiten hinter der Wortwahl und hinter der Reihenfolge. Erwähnte das Gebet zuerst, warum eine Weisheit mag sein, denn das Gebet ist das Recht Allahs ganz alleine. Aber die Zakat ist ein Recht, nicht nur Allah gegenüber, sondern ein Recht den Mitmenschen gegenüber. Deswegen kommt das eine vor dem anderen. Und danach erwähnt er, dass er auch zu denjenigen gehört, die fest vom Jenseits überzeugt sind. Und dass die feste Überzeugung vom Jenseits ist nämlich, liebe Geschwister, eine Bedingung dafür, dass deine Gebete und deine Zakat überhaupt angenommen wird von Allah subhanahu wa ta'ala. Als würde er dir sagen, indem du die Gebete verrichtest, die Zakat entrichtest, aber du musst das für Allah subhanahu wa ta'ala einzig und allein tun, denn du wirst eines Tages zu deinem Herrn zurückkehren und wenn du zu deinem Herrn zurückkehrst, dort wirst du von ihm zur Rechenschaft gezogen werden. Deswegen verrichte dein Gebet und entrichte deine Zakat einzig und allein, um Allahs Wohlgefallen zu erlangen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch den Erfolg verleihen, dass wir diese Ayat verstehen, auf die beste Art und Weise umsetzen, sodass nicht jemand sagt, ach, Allah hat ihm Recht geleitet und mir hat er eben keine Rechtheiten gegeben. Subhanallah, es gibt Gründe für das eine und Gründe für das andere. Möge Allah euch belohnen. وصلى الله على نبينا محمد